Bier bereits am Morgen. Pizza, Frühstück, kein Problem. Wer sind die Schwiegermutters Liebling? Doch auf Partys gern gesehen. Wer nicht trinkt, wer nicht gewinnt, der geht voll ins Risiko. Und wenn der Alt die Helmung nimmt, steigert sich das Spaßniveau. Und schmeckt Schnaps auch aus der Flasche, Jägermeister Aquavit. Wenn du uns zeigst, wo heute was los ist, sei dir sicher, wir gehen mit. Wer nicht trinkt, wer nicht gewinnt, wir gehen voll ins Risiko. Und wenn der Alt die Hemmung nimmt, steigert sich das Spaßniveau. Solo! Schon hin. Wer nicht trinkt, wer nicht gewinnt, wir gehen voll ins Risiko. Und wenn der Alt die Hemmung nimmt, steigert sich das Spaßniveau. Wer nicht trinkt, wer nicht gewinnt, wir gehen voll ins Risiko. Und wenn der Alt die Hemmung nimmt, steigert sich das Spaßniveau. Wer nicht trinkt, wer nicht trinkt, wer nicht gewinnt, wir machen alles mit. Wir machen alles mit.